1. Der Rauf in Sprach Gott all dies Wörten wirken dit. 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, herausgeführt hat. 3. Du sollst kein anderen Gotten neben mir wehren. 4. Du sollst dir kein Gottesbilder anfertigen, noch igen deine Bild von dem, was im Himmel oben, auf der oder unten oder im Wasser unter der oder existiert. 5. Du sollst dich für ihnen nicht niederwerfen und sie nicht anbeten, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der dich der Vateren den Kindern, Enkeln und Urenkeln der Heimsucht, die mich erblennen. 6. Hind gen erweis ich ne tausenden, die mich lieben und mein Gebot befolgen. 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht angestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 8. Gedenk des Sabbatages, in heilig zu halten. 9. Sechs Tage lang sollst du arbeiten und all deine Tätigkeiten ausführen. 10. Der siebent Tag jedoch ist ein Sabbat, dem Herrn, deinem Gott, geweiht, und diesem Tag sollst du keinerlei Arbeit verrichten, weder du selbst noch dein Kinder, dein Sklaven, dein Vieh oder der Fremde, der sich in deinen Siedlungen aufhält. 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen, danach ruht am siebten Tag. Aus diesem Grund hat der Herr den Sabbatag gesegnet und in für heilig erklärt. 12. Ehre deinen Vater und dein Mutter, damit du lange in dem Land lebst, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. 13. Du sollst nicht töten. 14. Du sollst nicht die Hebräischen. 15. Du sollst nicht stehlen. 16. Du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten abgeben. 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Auch sollst du nicht die Frau deines Nächsten begehren, noch seinen Sklaven, sein Sklavin, seinen Ochsen, seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehort. 18. Als das gesamte Volk die Donnerschlag, Blitz, den Klang der Posaune und den rauschenden Berg Warnarm, Furchteten sie sich und zitterten, woraufhin sie in einiger Entfernungstehen blieben. 19. Sie sagten zu Mos, sprich du mit uns, wo wir denn zu hören. Aber Gott selbst soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. 20. Mos antwortet dem Volk, furchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen und damit die erfurcht vor ihm in euch bleibe, so dass nicht sündigt. 21. Das Volk blieb weiterhin in der Fernstehen, warend Mos sich der Dunklen Wulkner hört, in der sich Gott aufhielt. 22. Der Herr sprach zu Mos, sage den Israeliten, hat selbst gesehen, das ich vom Himmel herab mit euch gesprochen habe. 23. Sollt euch neben mir kein Gottesen aus Silber und Fertigen, auch Gottesen aus Gold sollt euch nicht herstellen. 24. Deinen Alter aus Erde sollst du mir errichten und darauf dein Brand und Heilsopfer, dein Schaf und Rinder darbringen. An jedem Ort, den ich bestimmen wird, damit man mich dort wehret, wird ich zu dir kommen und dich segnen. 25. Wenn du mir jedoch einen Alter aus Steinen errichtest, darfst du ihn nicht aus behauen und Steinen bohren, denn durch die Bearbeitung mit Eisen und Werkzeugen wirdest du sie entweihen. 26. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Alter hin aufsteigen, damit dein Bloß nicht vor ihm sichtbar wird.